NWP Communication Fernsprecher Hermannplatz, Linie U7 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit Aufschrift Unsere Fans, unser Verein, sowie eine Notbremse, die hier an einer gekachelten Säule angebracht ist und auf der weiterhin ein Schild angebracht ist mit der Aufschrift Notsignalschalter zum Anhalten des Zuges bei Gefahr Griffziehen. Missbrauch strafbar. Ansonsten sieht es hier recht aufgeräumt aus. Sehr wenig Müll, außer einem Kaugummi verklebten Boden. Und ansonsten außer zahlreichen Leuten. Jung und alt, die hier am Bahnsteig auf den nächsten Zug warten, keine besonderen Vorkommnisse. Aber.